du schon zu lang vermisst hast. Eine Frau, die rappt mit Versace und Pliskas. Besser als die meisten Männer, du fragst dich, wer ist das? Ich geb dir, was du schon zu lang vermisst hast. Eine Frau, die rappt mit Versace und Pliskas. Besser als die meisten Männer, du fragst dich, wer ist das? Es ist Kitty Cat. Ich bin bereit, seh die Hände auf für Kitty, okay. Ich weiß Bescheid, jetzt kommt meine Zeit. Ich bin so hungrig, man sieht's an den Rücken. Gott weiß, ich werde dieses Ding hier schon wippen. Lies es ab von den Lippen, ich hab Ahnung vom Rap. Jetzt komm ich dran, weil du hast keine Ahnung, du Keck. Sido und Kitty, wir haben Plan vom Geschäft, yeah. Ich zieh euch Nutten an den Haaren von ihr weg. Pack ein, wenn ich's bitte, wollen Jungs in die Kiste. Ich schaff euch dicke auf, wenn ich im Sitzen pisse. Scheiß auf Neider, weil ich mein Scheiß feier. In meinen Augen habt ihr alle keine Eier. Cat ist da, jetzt wird es kalt im Haus. Ich ball die Faust, meine Katze fährt die Krallen aus. Dann gibt es Knackser, Veilchen und Kratzer. Hau ab, Bastard, Cat kommt, Platz da. Aus dem Weg, jetzt komm ich und meine Katze. Sie ist ne Atze, vom Scheitel bis zur Tatze. Sie zeigt euch Bitches, was ihr noch nie konntet. Ich kann es nur nochmal wiederholen, hier kommt Cat. Ich bin das Mädchen von nebenan und doch nicht wie jedermann. Wenn ich spuck, fängt dein Schwanz zu wedeln an. Jetzt komm ich, deine Frau fängt zu beten an. Bist du vernichtet, wer bringt dann die Knete ran? Hälfte jetzt, den Rest krieg ich später. Dann hol ich ne Yacht so um die 10 Meter lang. Doch davor muss ich zeigen, dass ich's drauf hab. Euch beweisen, dass das Beste eine Frau hat. So sieht's aus. Ich dreh euch Hater in den Hals rum und häng mir dann alle eure Ketten um den Hals rum. Ich weiß, ihr denkt, das alles hier wär harmlos. Doch wenn ich konnte, geh nie wieder euren Kram los. Cat ist da, jetzt wird es kalt im Haus. Ich ball die Faust, meine Katze fährt die Krallen aus. Dann gibt es Knackser, Veilchen und Kratzer. Hau ab, Bastard, Cat kommt, Platz da. Aus dem Weg, jetzt komm ich und meine Katze. Sie ist ne Atze, vom Scheitel bis zur Tatze. Sie zeigt euch Bitches, was ihr noch nie konntet. Ich kann es nur nochmal wiederholen, hier kommt Cat. Ich weiß nicht, Dicker, warum schiebst du einen harten? Ich kenn Chicks, die verbrennen dein Apartment. Ich und Sigi rauchen mehr als nur Atem. Wir ballern euch Honks weg, das kannst du raten. Ich mach keinen Spaß, wenn ich sag, ich will Geld sehen. Geld sehen, ausgeben, bisschen von der Welt sehen. Und was noch? Meiner Mama bisschen Geld geben. Mir endlich mal das, was mir gefällt, nehmen. Ich und Schiss, da kennst du mich schlecht, Mann. Die Armut hatte mir den Gangster geweckt. Ich steck zu tief drin, es gibt kein Zurück. Mich kriegst du nicht weg, merk dir den Namen Cat. Jetzt wird es kalt im Haus, ich ball die Faust, meine Katze fährt die Krallen aus. Dann gibt es Knackser, Veilchen und Kratzer. Hau ab, Bastard, Cat kommt, Platz da. Aus dem Weg, jetzt komm ich und meine Katze. Sie ist ne Atze, vom Scheitel bis zur Tatze. Sie zeigt euch Bitches, was ihr noch nie konntet. Ich kann es nur nochmal wiederholen, hier kommt Cat. Haha, Cat, Sido.